Hello, my name is John Amatradian, and here comes a 30-minute non-stop music block on Radio Marabou. You can make me move, I'm not going. I kill every last one of you, I mean it. I'm clever, I'm smart, I see what you're doing. I got eyes, no one will go. Call the police, call security, they can't carry me. Trading und Claro in 31 Minuten unser Music Blog. In den nächsten zwei Stunden Teil 1 des Interviews mit Uwe Behrens. Es geht um China. Thank you. Radio Marabu. I should have known. with such a heavy burden. You had to carry all on your own. Forgive me, son. I should have known. So close. Tabu Retro.

Endlich neue Musik von Rebecca Rain und Mick Evans auf Radio Marabu, Europe's Alternative Music. Tom Hauser aus Bayern, davor Fun Loving Criminals, Sade im Fun Loving Criminals Remix. Wir hatten Sade mit der aktuellen Single für ihren Sohn Tyler, Claro und John Ama Trading. Und jetzt geht's los, auf nach China mit Uwe Behrens. Europe Alternative Music, Radio Marabu. Ich begrüße zu einer Sendung auf Radio Marabu, DDR1 und in der kleinen Audiodatei Dr. Uwe Behrens. Hallo, sei gegrüßt. Hallo, freut mich, dich hier begrüßen zu können und dass du mich interviewst. Wir treffen uns bei dir zu Hause in Wandlitz, eine ganz schöne Strecke gewesen von den Hauptstraßen. Die Straßen werden immer kleiner, am Ende auch sandig, aber sehr schön ist es. Du trittst mit Vorträgen auf, zum Beispiel eingeladen hier von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, das hängt an deiner Tür, Umbau der Welt, die neue Seitenstraße und die Rolle Chinas in der globalen Auseinandersetzung. Du warst Manager, Wirtschaftsberater in China und Indien, auch publizistisch tätig, hast ein ganz langes Leben und in unserem ersten Gesprächsteil, also der Hauptteil unseres Gespräches wird sich mit China befassen, das liegt dir ganz besonders am Herzen, da hast du weit über 20 Jahre gelebt, aber im ersten Teil müssen wir dich erstmal vorstellen. Ich darf vorgeben, dass du 80 Jahre alt bist und ein langes Leben im Transportwesen hast, Schiffe und Bahn, aber ich bitte dich erstmal selbst, dich vorzustellen. Ja, danke. Ja, das ist richtig. 80 Jahre und man kann sagen oder ich könnte sagen, dass ich von den 80 Jahren zumindest 64, 65 Jahre mit Schiffen und mit Schifffahrt und Transporten was zu tun hatte. So, daraus kann ich sagen schon, dass ich einen Beruf gelernt habe als Schiffbauer, weil ich eigentlich zur See gehen wollte und Seemann werden wollte. Das hat nicht geklappt, weil mein Vater mich beeinflusst hat, das lieber nicht zu tun. So habe ich erstmal Schiffbauer gelernt. Dann aber nach der Lehre, die gleichzeitig mit Abiturabschluss beendet wurde, habe ich dann Ökonomie für Seetransport studiert in Dresden, 4 Jahre und 1 Jahr in Rostock. Während dieses Studiums hatte ich auch Gelegenheit, als Decksmann bei der Deutschen Seereederei anzufangen und habe dort praktisch gearbeitet als Matrose, kann man sagen, so ein bisschen etwas von der Schifffahrt kennengelernt. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wie das Leben dann so ist, ich habe mein Studium abgeschlossen und hatte als erstes einen Job bei der Deutschen Reichsbahn oder besser gesagt im Ministerium für Verkehrswesen in einer kleinen Abteilung, die den Containerverkehr praktisch bei der Eisenbahn eingeführt hat. Das war 1969, da fing der Containerverkehr gerade so an und erste Versuche auch hier bei der Bahn, aber auch bei der Deutschen Seereederei. Da ich vorher keine wirkliche Erfahrung, praktische Erfahrung hatte bei der Bahn, war dieser Job nicht so ideal für mich. Ich war ein junger, studierter Mann und die Eisenbahner, mit denen ich dann über Containerverkehr sprechen sollte, das waren alles erfahrene Eisenbahner, die haben mich immer angelächelt, sodass ich dann relativ schnell verstanden habe, ich muss erstmal wirklich praktische Erfahrung sammeln, ehe ich über Containerverkehr sprechen kann. So, da bin ich dann, habe ich dann Verkehrsministerium gekündigt und habe bei der damaligen DDR Transcontainergesellschaft angefangen zu arbeiten. Und da war mein Job, Containertransporte zwischen praktisch der DDR, Frankreich. DDR hatte damals viele Möbel nach Frankreich exportiert, also Containertransporte nach Frankreich zu organisieren, aber auch nach England und nach England mit kleinen Küstenmotorfrachtschiffen. Das war aber alles sehr, sehr, sehr bescheiden. Für mich war es interessant, diese Eisenbahntransporte zu organisieren, denn bundesdeutsche Transportunternehmen hatten in den 70er Jahren schon angefangen, mit Japan Transporte zu organisieren über die Transsibirische Eisenbahn. Und da ich schon gewisse Erfahrung dann gesammelt hatte, hatte ich die Gelegenheit mit einem bundesdeutschen Unternehmen, Logistikunternehmen, die ersten Containertransporte von Erfurt damals nach Japan durchzuführen, über die Transsibirische Eisenbahn. Das war meine erste Berührung mit der Transsibirischen Eisenbahn. Später kamen mehr. So, das waren wirklich sehr interessante Arbeiten und auch sehr abwechslungsreich, weil das alles in Bewegung war. Nichts bestand schon, alles musste neu entwickelt und neu geformt werden. Und so kam es auch, dass ich über diese Beziehung und Zusammenarbeit mit dem bundesdeutschen Speditionsunternehmen Erfahrung diese Überlandtransporte hatte dann. Und das gab mir die Gelegenheit, 1980 an einer internationalen Eisenbahngesellschaft zu arbeiten in der Schweiz. Und diese Arbeit bezog sich hauptsächlich auf die Containertransporte Europa nach Japan über die Transsibirische Eisenbahn. Mein Job war es, praktisch diese Bahntransporte an die Spediteure zu verkaufen. Und ich war mehr oder weniger ein Bahnverkäufer, ein kommerzieller Angestellter der Bahn. Und diese Tätigkeit führte dann dazu, dass 1989 unmittelbar, nachdem die Mauer aufging, mich dieser Spediteur, mit dem ich damals in den 70er Jahren die Transporte nach Japan organisiert hat, Stamming angesprochen hat, ob ich nicht für ihn oder für diese Firma nach China gehen könne. Sie bräuchten in China einen Delegierten, der ja Eisenbahntransporterfahrung hat und vor allen Dingen keine Angst vor Kommunisten hat. Das Kuriose war, diese Firma hatte schon ein Büro in Peking, aber der Delegierte damals oder der Repräsentant dieser Firma damals hatte gewisse Bedenken nach dem Tiananmen-Zwischenfall am 4. Juni 1989. Er wollte Peking schnellstens verlassen. Deshalb haben sie jemanden gesucht, der dorthin gehen kann. Sie haben keinen gefunden aus den alten Bundesländern. Und da dann auch Experten aus der DDR verfügbar waren, wurde ich angesprochen sozusagen als Notlösung. Glücksfall sicher, ne? Glücksfall, damals wusste ich noch nicht, ob es ein Glücksfall wird. Geplant waren im Prinzip 3 Jahre, daraus sind erstmal 10 Jahre China geworden. Mein Job dort war, Transporte praktisch von China oder in die Bundesrepublik oder nach Deutschland zu organisieren und Transporte aus der Bundesrepublik in China praktisch zu empfangen, auszuliefern. Das klappte nicht lange, da in den 90er Jahren oder Anfang der 90er Jahre die Transportqualität der russischen Eisenbahn, also erst noch sowjetischen Eisenbahn, dann russischen Eisenbahn, ausgesprochen mangelhaft waren. Und die Züge regelmäßig oder die Container, die Wagen regelmäßig lange Verspätung hatten, sodass praktisch die Transporte zwischen China und Europa, muss man sagen, also Westeuropa, vollkommen zusammenbrachen. Ich hatte Glück, da ich ja auch Kontakte zu der russischen Eisenbahn, sowjetischen russischen Eisenbahn hatte und auch Kontakte hatte, um Container zur Verfügung zu haben in China, die nach Russland geschickt werden konnten oder gesandt werden konnten. So, da war die Situation folgendermaßen. In den 91, 90, 91, 92 gab es noch keinen organisierten Handel zwischen Russland und China. Da sind die Hausfrauen aus Russland, hauptsächlich aus sibirischen Städten gekommen und haben Textilien gekauft und die dann nach Russland geschickt. Und die sind dann mit großen Taschen und Gepäcken, also Gepäck in, mit den Zügen gefahren. Dann kamen später Leute in, aus Moskau, haben groß eingekauft und haben immer Transportprobleme gehabt. Mein Glück war und meine interessante Situation war, ich hatte Container. Ich bin dann auf den sogenannten Russenmarkt gegangen, beziehungsweise meine chinesischen Mitarbeiter. Und ich hatte dann auch einen Russen, der Chinesisch und Englisch sprach. Wir sind auf den Russenmarkt gegangen und haben den Händlern, den Privathändlern, muss man sagen, angeboten: Wir haben hier die Container, ihr könnt eure Textilien, die ihr hier einkauft, oder Haushaltsartikel, Plastikschüsseln, Plastikeimer, könnt ihr in unsere Container packen und wir transportieren die nach Moskau oder wo auch immer in Russland. So, das hat sich sehr schnell entwickelt und war dann ein sehr, sehr, sehr interessantes Geschäft für die Firma. Unser Head Office in Deutschland, beziehungsweise die Firma war deutsch-schweizerisch, die haben kaum noch Einfluss gehabt auf unsere Transporte. Wir haben vollkommen losgelöst gearbeitet, relativ gut Geld verdient. Und das führte dazu, dass wir dann ein Joint Venture gründen konnten mit selbstverdientem Geld in praktisch diesen Verkehr. Natürlich in der internationalen Spedition ist das so, dass man nicht nur Bahntransporte machen kann. Wir haben dann auch Seetransporte gemacht und es hat sich ein Joint Venture herausgebildet, der relativ erfolgreich war auf der ganzen Palette der Transporte, die möglich waren. Interessant war das, dadurch, dass ich diese Russland-Kontakte hatte, war ich dann auch in der Mongolei tätig. Mongolei hat zum Beispiel sehr stark Textilien exportiert, auch nach Europa, selbst nach den USA. Aber das war folgendermaßen, kann man sich heute kaum vorstellen, diese Textilien wurden in China geschneidert, dann nach Ulaanbaatar gefahren, und dann wurden Etikette da reingestickt und dann wurden die Textilien weltweit verkauft oder weltweit transportiert. Ich werde es nie vergessen, die mongolischen Schneiderinnen, die waren noch den sozialistischen Arbeitsstil gewohnt, also nicht so lange am Tag, nicht so schnell, und es gab immer wieder Verzögerungen in der Produktion. So, normalerweise wurden die Transporte über chinesische Häfen abgewickelt, dann nach Europa oder nach Deutschland und dann weiter USA. Dann wurden Flüge organisiert von Mongolei nach Deutschland und dann mit dem Schiff rüber in die USA. Am Ende mussten wir große Frachtflugzeuge, die Russland, die A-124, chartern, um von Ulaanbaatar die Textilien in die USA zu fliegen. Du hast also auch viele internationalen Kontakte gehabt, auch kurzzeitig mit Nordkorea ein paar Jahre? Ja, das war, also muss ich noch einflechten, diese Firma, für die ich gearbeitet habe und die dann praktisch den Joint Venture hatte, war spezialisiert für, sagen wir, Osttransporte. Ja. Auch in den ganzen Stan-Ländern war die Firma aktiv. Und natürlich gab es da ein Land, welches auch erschlossen werden sollte, also speditionsmäßig erschlossen werden sollte. Und das war Nordkorea. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, war es 95 oder 94 oder 96. In diesen Jahren habe ich ein Repräsentanzoffice in Pyongyang eröffnet. Da hat ein mitreisender Ehemann einer Diplomatin praktisch unsere Vertretung gemacht. Das Gute daran war, dadurch, dass wir in Pyongyang ein Rep-Office hatten, konnte ich auch Nordkoreaner in Peking in meiner Firma einstellen oder in den Joint Venture einstellen, sodass wir wirklich interessante Transporte organisieren konnten zwischen Europa und Nordkorea. Alles in bescheidenem Umfang, das waren keine riesen Transporte, davon hätte keine Firma leben können. Aber so als ein Seitengeschäft war das schon ganz gut. Und ich bin natürlich dann sehr viel in Nordkorea gewesen, habe dort ja auch ein bisschen hinter die Kulissen schauen können, was recht interessant war. Wie es heute da aussieht, kann ich nicht mehr viel sagen. Das ist jetzt alles mittlerweile fast 25 Jahre her. Aber es war eine interessante Zeit. Es war ein, man kann beinahe sagen, es war wie ein Abenteuer. Schon diese Flüge dann nach Pyongyang. Dann beim ersten Flug bevor ich geflogen bin, wurde mir mitgeteilt, ich soll unbedingt Blumen mitbringen. Ich sage, Mensch, ich bin noch nie mit Blumen gereist, ich werde keine Blumen nehmen. Dann hatte ich so einen Pilotenkoffer, also so eine große Aktentasche. Da habe ich dann die Blumen reingestopft. Und als ich in Pyongyang ankam und mich unsere Partnerfirma, die Delegierten von der Partnerfirma abgeholt haben, war der erste Blick, wo sind die Blumen? So, dann habe ich den Koffer geöffnet, okay, dann war alles in Ordnung. Die Blumen waren da, die werden dann, wenn man nach Pyongyang kommt, als erstes an dem Monument für den großen Führer und den lieben Führer abgelehnt. Genau. Das gehört dazu. Das muss man dann auch machen, ohne Frage. Also ein sehr, sehr interessantes Leben, was dir natürlich die Möglichkeit gibt, über die Sachen zu sprechen. Wir sind am Ende unseres ersten Teils. Wir wollen auch ein bisschen Musik spielen. Die stellt deine Frau zusammen, die übrigens ja auch chinesisch ist. Aber nur in einem Satz die letzte Frage für den ersten Teil. Dann gehen wir ein wenig tiefer rein. Liebst du China? Ja, die Anfangszeit war sehr kompliziert. In der Zwischenzeit habe ich ja China sehr, sehr intensiv kennengelernt. Ich halte mich jetzt auch noch regelmäßig in China auf und ich muss sagen, die Chinesen sind fantastische Menschen. Es gibt kulturelle Unterschiede, aber das sind keine Probleme. Damit kann man sehr, sehr gut leben. So, ich muss sagen, ich liebe China. Dr. Uwe Behrens, wir werden viel noch über China hören mit dir. Ich freue mich drauf. Und jetzt gibt's erstmal Musik. Ausgewählt von der Ehefrau Fei Xiang, 1987, Clouds Hometown. 天边飘过故乡的云，它不停地向我召唤。当身边的微风轻轻吹起，有个声音在对我呼唤。 归来吧，归来哟，浪迹天涯的游子，归来吧，归来哟，别再四处漂泊，踏着沉重的脚步，归乡。 是那么的漫长，当身边的微风轻轻吹起，吹来故乡泥土的芬芳。归来吧，归来哟，浪迹天涯的游子，归来吧。 故乡的风，故乡的雨，为我铺平创伤。 di yozu quelai bo quelai yo ye zai su chu qiao bo oh ye shen man wa qi bei yan li shi suan chu di lei na wu xiang di fo 5, Xiang und jetzt auch Großsternkombo Meißen. Vor jeder Zeit war eine Zeit. Und es kommt eine Zeit, die Erklärungen sucht für ihr Entstehen. Um zu wissen und nicht nur dem Glauben ausgeliefert zu sein, die Gutes als gut erkennt und Böses auch böse nennt. Die durch das Geschenk der Vernunft das Scheinheilige entlarvt. Unstillbare Neugier sprengt die Horizonte und aus dem Staub der Erde wird ein Bild des Himmels gebaut. Ahnung vom Ganzen der Welt, die zu besserem Verstehen führt. Zu gemeinsamen Handeln oder zum Untergang. Zeit der Saat, Zeit der Ernte sind bereit. wir sagen, führt ein langer Weg hin zum Licht. Und wir staunen, beten, fragen, ahnen nur, doch noch verstehen wir nicht. Und wir und die Wege sind noch weit.